1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, mit kleiner Verspätung melden wir uns. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Das ist unsere letzte Woche in diesem Jahr. Die letzte Woche vor der Weihnachtspause. Wir beginnen wie immer mit einer freien Themenrunde und freien Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Mein erster Anruf heute Nacht heißt Thorsten. Thorsten ist 30. Hallo Thorsten. Hallo Domian. Hallo Thorsten. Schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's um ein Vorurteil. Mhm. Und zwar möchte ich mal mit dem Vorurteil aufräumen, dass alle Rocker schlecht sind. Du bist ein Rocker? Ich würde mich selbst so bezeichnen, ja. Zu wem gehörst du denn? Ich bin Mitglied des Hells Angels Motorcycle Club. Oh, da bist du ja bei den ganz harten Jungs. Das wird so geschrieben, ja, bei den ganz harten Jungs. Das aber eigentlich gar nicht so ist, zumindest naja, wird das Bild. So freundlich und sanft so, seid ihr ja nicht. Ja, nur gut. Wie lange bist du dabei schon, Thorsten? Insgesamt fast anderthalb Jahre, jetzt Vollmitglied. Und davor durchläuft man eine gewisse Kennenlernphase, will ich sie mal nennen. Ist das so eine Erprobungsphase, wo man dann die Leute auch ein bisschen auf Herz und Nieren prüft, ob man dazugehört? Ja. Wie läuft so eine Erprobungsphase ab? Was muss man leisten? Was muss man bringen, um Mitglied werden zu können? Also man stellt sich als allererstes mal vor und dann durchläuft man eine sogenannte Hangaround-Phase. Das ist eine Kennenlernphase, die beliebig lang dauern kann. Mhm. Dann kommt man zum nächsten Status, das wäre Prospekt, also Anwärter. Mhm. Und die dauert mindestens ein Jahr. Mhm. Muss man Prüfungen machen zum Beispiel? Nein. Sowas machen wir nicht. Nein, da gibt es keine Prüfung. Nach welchen Kriterien entscheiden denn die Entscheider, ob man dann nun Mitglied werden darf oder nicht? Es gibt 4 Werte, die bei uns ganz groß gehalten werden. Das sind Respekt, Freiheit, Loyalität und Ehrlichkeit. Das sind gute Werte, große Worte. Ja, und es gehört auch sehr viel Menschenkenntnis dazu. Mhm. Du, möchte ich da mal kurz einhaken. Also offensichtlich hast du die Prüfung bestanden, sonst wärst du nicht dabei. Oder man hat dich so eingeschätzt. Das sind ja nun Ehrenwerte und hehre Wertvorstellungen. Nur treten ja die Hells Angels und die Kontrahenten, die Bandidos, ja in der Öffentlichkeit eher als kriminelle Bande auf. Sie werden meines Erachtens so dargestellt. Naja, aber es gibt auch immer wieder Beweise, dass es um Prostitution geht, um Drogenhandel, um Schutzgelderpressungen und so weiter. Gut, wenn das wirklich so wäre, wo ist denn das ganze Geld? Das weiß ich nicht. Wenn wir das alles so machen würden, wie in diesem Ausmaß, wie die Medien das immer beschreiben. Ja. Aber es gibt ja schon doch eine ganze Menge Prozesse, wo das auch nachgewiesen wurde. Und einige Gruppierungen, ich glaube, ihr nennt euch Chapter, ne? Die so Verbände, Ortsverbände sind das, die sind ja schon verboten worden. Also da müssen die Leute ja ordentlich Dreikampf stecken haben. Ich kann es nicht bestreiten, dass es schwarze Schafe gibt, natürlich, aber es kann man nicht auf den ganzen Club beziehen. Wir sind eine internationale Bruderschaft, die nach diesen Werten, die ich gerade auch gesagt habe, so auch leben. Aber dann würden alle euch ja ehren und achten, selbst die Kirchen. Gut, dass du die Kirchen gerade erwähnst, das tun die Kirchen auch bei zum Beispiel Beerdigungen. Haben wir eine ganz normale Zeremonie mit einem Pfarrer vorne, der auch seine ganz normale Rede hält und wo wir alle mit normalen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, normalen Menschen, Bürgern der Gesellschaft da sitzen und um den Verstorbenen trauern. Da machen wir keine Unterschiede. Aber wenn ich mich so jetzt erinnere, in den letzten Jahren, ich weiß die Zahl nicht zu nennen, aber wie viel Mal kam das Thema Hells Angels oder Bandidos durch die Presse und entsprechende Vorwürfe auch und entsprechende Gerichtsverhandlungen, das sind doch nicht nur schwarze Schafe. Ja, was soll ich dir dazu sagen? Also natürlich gibt es bei uns Leute, die ihr Geld mit, ich sag mal, Prostitution verdienen. Aber Prostitution ist ja jetzt nichts Illegales. Jeder Mensch kann einen Club aufmachen, wo er, also ein Puff im Prinzip. Wie stehst du denn zur Gewaltausübung? Du persönlich? Gewalt ist ein Teil des Menschen. So sehe ich das. Ich muss es aber jetzt auch nicht provozieren. Wann würdest du denn Gewalt ausüben? Wenn es um meine Brüder geht und um meine Familie. Mhm. Was bedeutet das, wenn es um meine Brüder geht? Was muss geschehen, damit du Gewalt ausübst für deine Brüder? Wenn sie angegriffen werden. Wenn ich mit meinen Brüdern unterwegs bin und wir werden angegriffen. Greift ihr ihn an? Es kommt auf die Situation an. Also es ist natürlich auch so, dass ich dazu sagen muss, ist schon provozierend, wenn jetzt, sage ich mal, 30 Leute über die Straße laufen, mit alle selber gekleidet. Man liest Hell's Angel, man weiß, oh Gott, das sind alles Verbrecher, Schwerkriminelle. Und ich kann es schon nachvollziehen, dass die Leute die Straßenseite wechseln, aber im Prinzip müssen sie das eigentlich. Nun gab es ja, auch das haben wir gelesen, immer wieder, und wir haben es im Fernsehen gesehen, großen Streit zwischen den Bandidos und euch, den Hells Angels. Wie hast du das bisher erlebt? Ja, also meines Erachtens geht es einfach darum, die Hells Angels waren zuerst in Deutschland und die Bandidos kamen danach. Ich persönlich in meiner Umgebung habe es noch nicht so stark erlebt, wie man es jetzt zum Beispiel in anderen Regionen wie Berlin, auch Hannover oder im süddeutschen Raum. Ich habe eben kurz gesagt, wir waren zuerst da und dann kamen die. Ist das ein Grund, denen auf die Nase zu hauen? Nein, ganz klar nicht. Aber wie soll ich das beschreiben? Ich sag mal... Ja, gute Frage. Also wenn jetzt die Bandidos kommen in ein Gebiet, wo es schon ein Hells Angels Chapter gibt, ja, dann ist definitiv Ärger vorprogrammiert. Ja, aber ist das nicht ziemlich albern? Warum können nicht beide in einem Gebiet ihren Motorclub haben? Halt mal den Hörer ein bisschen still, das knackt immer so. Also ist das nicht albern, wenn da jemand reinkommt und dann gibt es, es sind ja nicht nur irgendwelche Larifari-Auseinandersetzungen, es geht ja um Leben und Tod bisweilen. Das mach mir mal klar, warum das so sein soll und wie man das begründet. Das kann man so im Prinzip nicht begründen. Es ist einfach, ich sag mal, wir mögen uns einfach nicht. Und da muss ich auch sagen, es geht definitiv auch mit um Gebietsverteilung. Ja, was heißt Gebietsverteilung? Was macht ihr denn in eurem Gebiet, dass dieses Gebiet euch so wichtig ist? Ja, da sind jetzt so interne Sachen, kann ich jetzt so näher nicht drauf eingehen. Ja, aber siehst du, das sind ja die Sachen, wo wir als Außenstehende so nachdenklich oder skeptisch sind. Wenn wir nehmen wir mal den Großraum Köln. Jeder normale Menschenverstand würde sagen, okay, das gibt zwei Motorradclubs, die Bandidos, die Hells Angels, die können ja wunderbar in Köln leben und es sich gut gehen lassen. Aber nein, das geht nicht. Ja, es geht definitiv nicht, weil, ja, das ist eine sehr gute Frage, warum. Also ich habe mir in der Zeit, in der ich jetzt dabei bin, auch versucht, die zu beantworten, die Frage, warum es nicht geht. So, es geht, du kannst die Antwort nicht geben. Und dann wird's ja noch schlimmer. Das heißt, wenn die Gruppen aufeinandertreffen, geht es wirklich bisweilen um Leben und Tod. Das heißt, du riskierst sogar, dass du bei so einer Auseinandersetzung einen anderen Menschen vielleicht tötest oder für sein Leben schwerst behindert hinterlässt. Ist es das wert? Für so einen albernen Revierkampf? In dem Moment geht es ja nicht um den Revierkampf an sich, sondern... Ja, um was denn? Dass man sich seinen Club, hinter seinem Club steht, hinter seinen Brüdern steht und nicht, Aber schau, was sind denn das für archaische Sprüche? Ich stehe hinter meinem Club, hinter meinen Brüdern. Wenn die anderen mit ihrem Motorrad durch die Straßen kurven, so what? Lass sie doch kurven. Ja. Ich habe, wenn ich mich recht erinnere, auch mal gelesen, dass es für so Kämpfe bei euch auch Abzeichen gibt. Stimmt das? Das Das stimmt, ja. Das stimmt, ja. Die kann man an euren Klamotten sehen. Vielleicht beschreibst du mal, was sind das so für Abzeichen? Was besagen die Abzeichen? Was ist das niedrigste Abzeichen und was ist das höchste Abzeichen? Also es gibt ganz normal ein Präsidium, das auf der Jacke vorne steht, ein Präsident, Vizepräsident oder Sergeant. Okay. Schatzmeister, Sekretär. Und ansonsten gibt es natürlich auch gewisse Abzeichen, die jetzt zum Beispiel sagen, man hat einen Menschen getötet, man hat einen Menschen schwer verletzt, man hat einen Polizisten verletzt. Moment, aber da sind wir ja schon, das ist doch extrem krass. Sowas machst du mit? Es gibt ein Abzeichen, man brüstet sich damit, wenn man einen Menschen umgebracht hat, für Mord, ein Abzeichen für Mord. Man brüstet sich damit, wenn man einen Polizisten verletzt hat. Da machst du mit? Bist du wahnsinnig? Du wirkst sehr sympathisch, muss ich ja sagen. Du wirkst ein sehr sympathischer Kerl. Ich kann mich dich gar nicht in so eine Rolle vorstellen. Warum machst du das? Es ist ja auch so, diese Abzeichen gibt es zwar, aber nicht jeder trägt oder nicht jeder verherrlicht diese Gewalt. Nee, aber die das kann man nicht abstreiten. Aber die Tatsache, dass es die gibt, sagt doch so viel aus, dass es ein Abzeichen gibt für Mord. Gibt es etwas Schlimmeres? Nein. Nein, das stimmt. Da gibst du mir recht. Gehen wir mal ganz zurück. Die absolute Grundfrage. Warum hat es dich dorthin gezogen? Weil ich habe wie gesagt auch diese Leute kennengelernt, bei denen ich dann bin, und es hat mich, die Hells Angels haben mich schon immer beeindruckt. Mhm. Früher schon, wo es noch diese alten Werte gab, dieses Streben nach Freiheit, dieses Motorradfahren, wo es nur noch kein nur Thema, bin ich auf deiner Seite, ja, okay. Ja. Aber es gibt eben die andere Seite auch. Ja, die andere Seite gibt es. Und du könntest ja diese Werte, die du gerade genannt hast, die gibt es doch in zahllosen anderen Motorradclubs auch. Und ohne die kriminelle Seite. Warum bist du nicht da? Weil ich beim besten Motorclub der Welt bin. Und das sind für mich die Hells Angels. Ich kann mich einfach mit diesen Leuten so identifizieren und diese Werte hochhalten, ja, wie ich es richtig habe. Aber wir haben doch gerade zusammen festgestellt, dass da schon ein paar Sachen sind, mit denen du dich auch gar nicht groß identifizieren kannst. Muss ich ja auch nicht mal oder vertreten. Wenn das jemand aus dem Club macht, dann ist das seine Entscheidung. Ja, aber ich möchte nicht mit jemandem in einem Club sein, der sich brüstet, ein Mordabzeichen am Revier zu tragen. Da würde ich mich mit für den schämen. Warst du denn auch schon mal in solchen gewalttätigen Sachen verstrickt? Gewalttätige Sachen? Schlägereien? Nein. Clubtechnisch nicht, aber bisweilen konnte man alles mit Gesprächen lösen. Du hast noch nie zugeschlagen? Nein. Glaube ich denn nicht. Es ist noch nicht so weit gekommen, dass ich es musste. Aber du würdest es tun? Ich würde es ohne nachzudenken tun. Krass. Ja. Ohne nachzudenken, das heißt, du würdest auch nicht nachdenken, was du eventuell anrichtest, dass du ein anderes Menschenleben auslöschst, dass du vielleicht im Knast landen könntest, hast du Familie? Ich habe eine Frau, ja. Das ist das, was du deiner Frau vielleicht antun würdest damit. Was sagt deine Frau denn dazu, dass du damit machst? Skeptisch, anfangs sehr, ja. Aber jetzt kann sie sich auch nichts anderes mehr vorstellen, weil es ist nicht so, dass wir die Frauen komplett ausgrenzen bei uns. Sie fahren natürlich mit auch auf Partys oder sonstiges, aber nochmal zurück, wenn wir einem Streit oder einer Schlägerei gegenüberstehen, dann rechne ich oder weiß ich, dass der Gegenüber dasselbe, also mit mir tun möchte. Das heißt, in dem Moment... Thorsten, ich würde in erster Linie immer erst fragen, gibt es eine Legitimation für eine Schlägerei? Und ich sage dir, dass ich in 95% der Fälle gibt es keine Legitimation. 95% der Fälle ist das affiges, archaisches Theater. Es gibt vielleicht ganz wenige Fälle, wo ich dir sagen will, okay, da kann ich verstehen, wenn man sich wehrt, dann geht's nicht anders. Aber in der Regel ist es schon merkwürdig. Es ist für Außenstehende sicherlich sehr schwer zu verstehen, warum es diese Kämpfe gibt und diese Revierfeindlichkeiten und überhaupt diesen Hass untereinander. Das gebe ich ganz und klar zu. Ich kann dir auch. Ich würde mir an der Stelle auch Gedanken machen übrigens darüber. Da müssen wir auch gar nicht groß drüber reden. Das ist ja nun so, dass es eben Kriminalität gibt. All die Sachen, die ich gerade aufgezählt habe. Ob du dich damit auch identifizieren kannst, denn du bist ja ein Teil des Ganzen, selbst wenn du direkt aktiv gar nicht mitmachst. Da würde ich an der Stelle auch mal drüber nachdenken. Mensch Thorsten, ich finde es super interessant, mit dir zu reden. Ich sehe gerade, unsere Zeit fliegt davon. Ja. Ich glaube, du bist der erste Hells Angel, der hier angerufen hat, oder? Hatten wir schon mal einen? Ich glaube, vor vielen Jahren mal, aber ich bin mir nicht so sicher. Ja. Also sehr, sehr, sehr mutig und wie gesagt, ich finde dich netten Karl. Mach dir mal ein paar Sachen auch Gedanken. Fände ich sehr gut. Werde ich auf jeden Fall tun. Denn im Knast landen ist keine Lebensperspektive. Gebe ich dir vollkommen recht. Thorsten, danke für deinen Anruf und alles Gute. Alles Gute. Tschüss, ciao. 0800 220 50. Und mit wem mache ich weiter? Ich mache weiter mit Maria. Und Maria ist 19 Jahre. Guten Morgen, Maria. Hey. Hallo. Hallo? Ja, hi. Ein tiefes Stöhnen. Maria, was geht's? Ja, also ich glaube, ich bin sexsüchtig, weil ich merke halt immer öfter jetzt, dass ich immer mehr will und immer mehr auch brauche. Ja, das ist schon ein bisschen schwierig. Was heißt denn immer mehr? Über wie viel reden wir? Ja, also, weil wie viel reden wir, das kann ich jetzt nicht so zählen. Also ich weiß, kann ja das jetzt nicht so genau sagen, aber schon so 3-4 Mal am Tag so. Ja. Ja. Hast du einen Freund? Ja, ich habe einen Freund. Oh. Ich hatte so ein ähnliches Gespräch am Freitag mit einem etwas älteren Pärchen, also nicht so alt, aber älter als du. Die waren so 40, 50. Da war die Frau auch ja, so drauf. Ja, also. Und, also ich bin ein Jahr mit meinem Freund zusammen. Mhm. Und ja. Ja, was sagt denn der Freund, wenn die Maria immer ankommt und kuscheln will? Ja, also da macht er natürlich sofort mit, ne? Ach, da macht er mit, ja, das ist doch wunderbar. Also es hätte ja sein können, dass er sagt, hey, komm Mädchen, ich habe keinen Bock 4 Mal am Tag. Ja, aber ich habe auch öfter Sex mit Frauen. Also auch noch zusätzlich. Genau, also davon weiß der auch. Und da hat er auch eigentlich nichts gegen, ne? Mhm. Aber, also auch mit anderen Männern, davon weiß der aber nichts. Achso, also du treibst dich überall rum. Ja, das ist eine Sucht, ne? Was soll ich machen? Wie lange empfindest du das denn schon so? Also ich habe das jetzt noch nicht so lange, also ich habe das so seit 3 Monaten. Ach, so frisch. Und aber ich merke, dass es halt immer schlimmer wird, ne? Also. Mhm. Also es steigert sich immer. Mhm. Du hast auch Sex mit anderen Partnern, mit den Frauen, das weiß er, mit den Männern, das weiß er nicht. Mit wie vielen Männern hast du denn in den letzten 3 Monaten zusätzlich noch Sex gehabt, neben deinem Partner? Ach, ja, so circa mit 10 ungefähr. Ist natürlich, auf die Dauer geht das nicht, ist dir klar, ne? Ja, das ist mir klar, auf jeden Fall. Also, um nicht zu sagen, es ist unter aller Sau, was du da machst. Ja, und so sehe ich das eigentlich auch, aber ich weiß nicht, ich kann einfach nichts dagegen machen. Hm. Also ich weiß nicht, wie ich das ändern soll. Aber weil, wenn du hast am Tag, wohnst du mit deinem Freund zusammen? Nee, ich wohne nicht mit dem zusammen. Hast du, wie viel Mal hast du also durchschnittlich am Tag Sex mit deinem Freund? Sag's nochmal. Also mit ihm so 2-3 Mal so. Jeden Tag? Jeden Tag, du hast jeden Tag 2-3 Mal Sex mit deinem Freund. Ja, aber das wird ja auch noch eine Zeit langweilig mit dem Gleichen, ne? Ja, dann trenn dich von dem. Dann trenn dich von dem und tob dich aus. Vielleicht ist es in ein paar Jahren vorbei. Wenn du mit dem 3 Mal am Tag Sex hast, dann, und wo schiebst du dann die Frauen und die anderen Typen unter? Ja, das geht, ne? Also man hat ja immer ein bisschen Zeit noch, ne? Also ist ja nicht so, also wenn ich mich jetzt mit den anderen Frauen oder Männern treffe, ist es ja nicht so, dass ich dann mit meinem Freund auch noch so oft Sex habe am Tag. Wie schützt du dich denn, wenn du mit anderen Sex hast? Ja, mit Kondom natürlich, ne? Mhm. Also Schutz ist immer am wichtigsten. Mhm. Ja. Das freut mich schon mal, zumindest das zu hören. Maria, also ich will dir mal sagen, ich weiß nicht, ob man da gleich von der Sexsucht reden kann. Das treibt dich im Moment 3 Monate um. Vielleicht ist es eine Sexsucht, vielleicht ist es aber einfach eine Phase, in der du drin bist. Aber so eine Phase kannst du nicht ausleben in einer festen Beziehung. In dem Moment, wo du deinem Freund sagst, was du machst, ist die Sache eh gegessen. Vermute ich. Vielleicht auch nicht, ne? Ja, okay. Dann, also man weiß es nicht. Aber dann wenn du das sogar vielleicht so vermutest, dann spiel doch mit ganz offenen Karten. Stehst du sauber und gerade da? Ja, da hast du natürlich recht. Also das finde ich, ist das Erste, was du regeln musst, dass du klare Verhältnisse mit deinem Freund schaffst. Und ja, dann, aber die Frage ist ja, wie soll ich das machen, ne? Wie? Ich meine, ich kann ja nicht einfach da hingehen und ihm das jetzt erzählen. In der Regel muss man Dinge erzählen, wenn man Dinge mitteilen will. Was willst du, wie willst du es sonst machen? Du hast es ja, mir jetzt auch erzählt. Das ist die Frage, ne? Das ist die Frage, aber das kann man nur so machen. Und dann beobachtest du dich mal so das nächste halbe Jahr. Wenn das weiter so krass ist, telefonieren wir in einem halben Jahr nochmal wieder. Und dann gehen wir mal richtig zur Sache, ihr beiden. Alles klar, machen wir. Ja? Also Maria, du musst mit deinem Freund sprechen, das musst du mir versprechen. Ja, mach ich. Ehrlich? Ja, klar. Na gut. Viel Erfolg, viel Glück. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Maria. 0800 220 50 50 Michael 47. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Michael, um was geht's denn bei dir? Bei mir geht's um ein trauriges Ereignis im Jahre 2001. Das ist also schon eine alte Sache. Und zwar bin ich gelernter Schwimmmeister, also nicht zu verwechseln mit Bademeister. Die müssen nämlich nicht schwimmen können. Wie, ein Bademeister muss nicht schwimmen können? Nein, ein Bademeister ist in der Regel gekoppelt mit medizinischen Anwendungen und Masseur. Ach. Und hat also nichts mit Schwimmmeister zu tun. Wir haben früher zwei verschiedene Baustellen. Also wusste ich. Wir haben früher unsere Bademeister immer Bademeister genannt, aber die konnten alle hervorragend schwimmen. Ja, das waren Schwimmmeister. Das waren Schwimmmeister, okay. Ja. Wir haben so leider Gottes ein 13-jähriges Mädchen ertrunken. In einem Hallenbad? In einem Freibad im Sommer 2001. Mhm. Wie ist das passiert? Und ich war an dem Tag alleine mit weit über 700 Gästen im Bad und musste da Ordnung halten. Und das war einfach unmöglich. Ne? In der Tat, muss ich dir sagen, denke ich das oft, wenn ich so Freibäder sehe. Und da ist nur ein Schwimmmeister, jetzt habe ich es gelernt. Wie kann man da den Überblick behalten? Das ist schwierig. Das ist schwierig. Erzähl mal, was da genau passiert ist. Ja, ich hatte halt dieses 50 Meter Becken inklusive Sprunganlage zu beaufsichtigen und plötzlich kam, wie von einer Tarantel gestochen, ein Badegast auf mich zu und hat gemeint, gucken Sie mal, da drüben auf der anderen Seite, da liegt jemand, und das sind ja weit mehr als 1000 Quadratmeter so ein Becken. Ne? Mhm. Ja, und bis ich dann halt auf der anderen Seite war, um das Kind da entgegenzunehmen, hatten das schon freundlicherweise ein paar Badegäste wieder hochgetaucht, das leblose Mädchen. Wo lag das Kind, als du kamst? Das lag noch auf dem Grund, beziehungsweise ich hatte gesehen, dass die in der Zeit, wo ich rübergelaufen bin, schon Badegäste das hochgeholt hatten und konnte dann direkt mit der Reanimation beginnen, aber das war sinn- und zwecklos. Wie lange lag das? Was glaubst du, wie lange das Kind da schon lag? Puh, keine Ahnung. Lässt sich nur schätzen, aufgrund der Obduktion ist ja obduziert worden. Ja, was haben die geschätzt? Ja, 5 bis 8 Minuten. Das ist dann das definitive Aus für einen Menschen? Ja. Da kann man nicht wiederbeleben nach so... Nein. Nein? Ich dachte, dass nach so einer Zeit, dass es dann doch noch ginge. Mm-mm. Was war denn da passiert? Warum war das Mädchen ertrunken? Dem Mädchen ist vermutlich jemand... ein anderer Badegast vor den Kopf gesprungen und dann ist das untergegangen wie ein Stein, ist bewusstlos geworden. Ach so, ach so. Bei dem Zusammenstoß und ja, der Verursacher war natürlich weg. Ne? Der war weg und diesen Vorfall, hat das jemand gesehen? Nee, leider Gottes nicht. Außer dem Betroffenen wahrscheinlich. Also kann man das nur mutmaßen, dass das so eventuell passiert ist? Ja, das war eine Mutmaßung, also eine reine Mutmaßung. Und konnte das Kind denn schwimmen? Ja. Ja. Hatte sämtliche Schwimmabzeichen, aber es hat in dem Fall leider nicht. Das ist natürlich für einen Schwimmmeister, obwohl dich keine Schuld trifft, gerade bei der Größe der Anlage, so wie du es gerade geschildert hast, eine Katastrophe. Ja. Es ist natürlich eine Katastrophe generell, aber dann, wie bist du mit dieser Katastrophe umgegangen? Ja, am ersten Tag kam die Kriminalpolizei noch ins Bad, ne? Und dann später gab es noch eine Vernehmung durch die Staatsanwaltschaft, dann noch irgendwann die Anklage gegen mich. Und die ist dann nach einem Ortstermin mit einem Freispruch geendet. Die Anklage lautete, wie war die formuliert, die Anklage? Die Anklage lautete auf fahrlässige Tötung. War das denn eigentlich rechtens, dass du alleine für einen solchen großen Bereich zuständig sein musstest? Ja, das war eine Sache der Einteilung der Stadt. Ne? Das war so ein städtisches Bad und ich erlebe es leider Gottes auch von bei Kollegen immer wieder. Da steht dann irgendjemand am Becken, aber kein Schwimmmeister. Weil es leider Gottes in Deutschland nicht strafbar ist, würdest du oder ich in 40 Tonner LKW fahren, dann setzt man voraus, dass derjenige einen Führerschein hat. Mhm. Ja? Aber wenn man zum Beispiel ein Schwimmbad öffnet mit Rettungsschwimmern, ist das straffrei. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ohne Rettungsschwimmer, meinst du? Ja, entweder also ohne Schwimmmeister, also Rettungsschwimmer sollten schon da sein. Mhm, ne? Aber wenn man ein Schwimmbad eröffnet ohne Schwimmmeister, ist das leider Gottes in Deutschland straffrei. Das ist ja ein Ding. Ich hätte jetzt gedacht, dass das ganz streng geregelt ist, dass nach Quadratmeterzahl des Bassins so und so viele Aufsichtskräfte da sein müssten. Ist leider nicht so. Du bist dann freigesprochen worden. Ich bin in erster und zweiter Instanz freigesprochen worden, aber in der Zwischenzeit gab es noch ein anderes trauriges Erlebnis, und zwar für mich persönlich. Ich bin also er muss immer ganz vorsichtig sein, von Angehörigen des Kindes überfallen worden, von zwei. Mhm. Einer kam von vorne auf mich zu, den habe ich ja noch gesehen, wäre auch nicht das Problem gewesen. Aber der von hinten zugeschlagen hat, ne, der hat richtig zugeschlagen. Ich war dann wochenlang im Krankenhaus. Und mir ging es also gar nicht gut, auch heute noch nicht, weil ich bin also seitdem auch berufsunfähig. Im Grunde genommen gab es zwei Opfer, das Kind und ich. Mhm. Und ich hatte ja leider Gottes nur einen Zeitvertrag bei der Stadt, der wurde auch leider nicht verlängert, obwohl demjenigen von der Stadt dieses Verschulden nachzuweisen ist, dass er zu wenig Leute eingeteilt hat. Aber der darf weiterarbeiten. Der Schwimmmeister, der war auch nämlich auch Schwimmmeister, der hätte es eigentlich wissen müssen, dass man da niemanden alleine hinstellt. Mhm. Ja. Aber mit der sogenannten Verkehrssicherungspflicht nimmt man es leider bundesweit nicht sehr genau in Schwimmbädern. Das heißt, du bist juristisch ganz sauber aus der Sache rausgekommen, hast aber dann wiederum diesen Schaden davongetragen, dass du berufsunfähig wurdest durch diesen Überfall. Richtig. Was heißt das? Kannst du nicht mehr richtig gehen oder was ist los? Also ich habe psychosomatische Störungen in negativster Form. Ich traue mich abends nicht mehr raus. Ich fahre nur noch mit verschlossenen Türen Auto. Mhm. Wie man sich vorstellen kann, nicht, dass man, weil man auch einen ungewollten Beifahrer neben sich hat. Das heißt, du fühlst dich immer noch verfolgt von der Familie des Kindes? Ja, ich wurde im letzten Mai noch verfolgt. Da hatte ich einen Zettel an meinem Auto hängen. Von wegen, wir kriegen dich, egal wo du dich versteckst. Ne? Nach so langer Zeit? Ja, das ist ja jetzt schon 11 Jahre her. Ne? Aber wie gesagt, die Bedrohung, die besteht nach wie vor. Ich hatte auch schon 8-mal die Autoreifen platt. Du hast die Vermutung, und das liegt ja auch nahe, dass das Verwandte des Kindes sind. Hast du Anzeige gegen Unbekannt erstattet? Ja, sicher, aber da kommt dann nach 4 Wochen die Einstellung und das war's. Ne? Mhm. Jetzt sind da ja zwei große Probleme. Einmal dieser psychische Angstdruck, von dem du gerade erzählt hast. Und zum anderen auch die moralische Überlegung. Ist das eine moralische Last für dich, dass das passiert ist? Oder ja, sicher, klar. Was wiegt für dich mehr im Moment? Die moralische Last oder die Angst, die du gerade beschrieben hast? Ja, das hält sich irgendwo ein bisschen die Waage, ne? Glaubst du, dass du eigentlich schuldlos bist an dem Tod des Kindes? Ja, das schon. Aber wie gesagt, ich würde auch gerne wieder arbeiten. Und ich bin ja vom Amt aus zu einem Leistungstest geschickt worden. Und da kam ganz klar raus, ich könnte nach wie vor im Schwimmbad arbeiten, aber aufgrund der Vorgeschichte nur noch in einer Bäderverwaltung. Mhm. Ja, und das Amt war in jahrelanger Kleinarbeit zusammen mit mir nicht in der Lage, einen entsprechenden Job bundesweit zu organisieren. Mhm. Das heißt, im Endeffekt bin ich jetzt mit 47 kurz vor der Rente. Und das ist mir eigentlich zu früh. Machst du dir manchmal Vorwürfe, ich hätte das Kind vielleicht doch retten können, wenn ich mich anders verhalten hätte, ich, Michael? Das glaube ich nicht. Weil mehr als die Augen offen halten für so viele Leute kann man einfach nicht tun. Ne? Mhm. Also ich merke, so wie du das jetzt schreibst, dass du eigentlich mit deinem Gewissen im Reinen bist. Ja, mit mir schon, nur halt mit der Stadt nicht. Naja, das habe ich schon verstanden. Und zweitens mit der Tatsache nicht, dass es bundesweit keinen Job gibt im Schwimmbadbereich in einer Bäderverwaltung. Mhm. Hast du denn mal das damals, als die Verhandlungen lief, den Kontakt zu der Familie des Kindes gesucht? Nein. Die Familie macht dir ja nun offensichtlich massive Vorwürfe, dass du deinen Job nicht ordentlich ausgeführt hast. Richtig, das hat sie auch im Prozess getan, ne? Und zwar vom Amtsgericht und vom Landgericht. Ne? Mhm. Weil beim Landgericht war ja die Staatsanwaltschaft nicht mehr mit von der Partie, sondern nur noch die Nebenklage, die hat ja ihre Berufung eingelegt. Mhm. Ja, weil die Staatsanwaltschaft ja gesagt hat, ja, mir wäre kein schuldhaftes Verhalten nachzuweisen. Mhm. Und dann war das für die Staatsanwaltschaft erledigt, aber nicht für die Nebenklägerin. Mhm. Verstehe. Die hat ja dann vom Landgericht Berufung eingelegt und ist damit natürlich auch hinten runtergefallen, weil sich das Landgericht, das Amtsgerichtsurteil zur Hand genommen hat und hat gesagt, so, und was hat sich an diesen Tatbeständen geändert? Du musst du doch, das müsste dich doch auch total mürbe machen, dass irgendwelche Leute wissen, wo du wohnst, dass die dich beobachten. Das stand ja im Urteil, wo ich wohne. Ja, klar. Leider. Ja, und dass du nach so vielen Jahren jetzt immer noch Angst haben musst, rauszugehen. Was macht das mit dir? Ja, das macht Folgendes mit mir, nämlich ich war also früher immer ein lebenslustiger Mensch, war auf jeder Party meistens der Letzte, der das Licht ausgemacht hat, und heute komme ich ja leider Gottes auf keiner mehr hin, aufgrund meines Hartz-IV-Bezugs. Ne? Mhm. Und ich habe nicht Schwimmmeister gelernt, um irgendwann in Hartz IV zu landen. Mhm. Hast du eine Familie? Nein. Du lebst alleine? Ja. Und bist auch solo? Ja. Wie lange schon? Seit 2001. Das ist dann auch noch in die Brüche gegangen. Ach, das heißt, also privat auch im Prinzip privat eine einsame Situation seitdem? Richtig. Mhm. Mensch, Michael, was natürlich deine Sache da mit der Stadtverwaltung anbelangt, da können wir dir nicht helfen. Da kann man nur sagen, warum helfen die dem Mann nicht? Der Mann ist freigesprochen, offensichtlich war die Schuld wirklich woanders und dann müsstest du auch eine neue Chance bekommen, so sehe ich das. Ja, die Stadt war halt die Verantwortliche, ne? Mhm. An der ganzen Geschichte, der Schwimmmeisterkollege. Ne? Ja. Und man hätte ja von der Stadt einfach sagen können, ja, der hat da Mist gebaut, auf gut Deutsch gesagt. Mhm. Und dann setzen sie halt mich auf seinen Posten. Dann würden wir jetzt wahrscheinlich auch nicht telefonieren. Dieser Mann, der die Schuld getragen hat, der wurde aber nie angeklagt. Nee, der schuld war, der wurde nie angeklagt. Mhm. Und das verstehe ich irgendwo auch nicht. Ne? Was ist die andere Geschichte, diese permanente Bedrohung durch vermutlich die Familie des Opfers. Der Angelegenheit überlegen wir uns mal was und rufen dich gleich nochmal an. Vielleicht können wir dir da noch einen ganz guten Ratschlag geben. Die andere Geschichte kann man nur mit Bedauern zur Kenntnis nehmen, aber da können wir dir nicht helfen. Mhm. Das ist dir klar, ne? Ja, das ist schon klar. Ja, wahrscheinlich war es für dich auch mal wichtig, dass das einfach mal zu... euch bei der Stadt meldet, das war so nicht meine... um das auch mal zu thematisieren wahrscheinlich. Ja. Michael, dann bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Alles klar. Alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, wir haben 1.35 Uhr und ich möchte euch gerne unser Thema am Mittwoch sagen. Am Mittwoch, also diese Woche ist unsere letzte Sendewoche und nächste Woche ist ja der 21. Dezember, ein gewichtiges Datum, nicht weil die Sonnenwende ist, sondern weil viele Leute sagen, da geht die Welt unter. Und entsprechend heißt unser Thema diese Woche schon 21.12. Weltuntergang. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die nicht dran glauben, die das für völligen Humbug halten. Und ich möchte gerne natürlich sprechen mit Leuten, die daran glauben. Also wie stellt ihr euch den Weltuntergang vor? Was wollt ihr vorher vielleicht noch erledigen? Welche Vorkehrungen habt ihr getroffen? Neulich gelesen, dass Leute schon versuchen, sich Bunker zu mieten oder zu ermöglichen, in Bunker zu gehen, wobei man ja nicht weiß, wie die Welt untergeht. Vielleicht platzt die auch von unten auf und da hilft auch kein Bunker. Was auch immer. Und was macht ihr an diesem Tag? Wenn ihr dran glaubt oder wenn ihr nicht dran glaubt. Also das ist das Thema in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag, 21.12. Weltuntergang. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch per Mail domian@wdr.de oder ruft am Mittwoch vor der Sendung an oder gerne auch während der Sendung. Jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht und ich bin verbunden mit der Anja und Anja ist 24. Hallo Anja. Hallo Domian. Anja, um was geht's denn bei dir? Ja, schön, dass ich mal mit dir sprechen kann. Und zwar wollte ich mich mal dazu äußern zu diesem schullästlichen Weihnachtsmarkt in Köln. Übrigens, da muss ich gleich was klarstellen. Ja. Am Freitag hat eine Anruferin angerufen, habe ich gehört, die auch etwas empört war, dass auf dem Weihnachtsmarkt angeblich Dildos verkauft würden. Mhm. Dieses entspricht nicht den Tatsachen. Aber wolltest du das erzählen? Genau, ich wollte dich nämlich aufklären. Ich weiß, dann erzähl du es. Ja, genau. Und zwar, ich komme ja auch aus Köln und war auch selber schon zweimal da. Und nachdem ich das dann gehört hatte von der Frau, die am Freitag angerufen hat, habe ich mir gedacht, jetzt gehst du noch mal gucken. Ja. Aber irgendwie war mir das auch nicht in Erinnerung, dass es diesen Stand da gibt. Genau. Und war dann da und den gibt es tatsächlich nicht. Und es gibt einfach nur so einen Stand, wo so Unterhosen verkauft werden. Das ist aber auch alles. Da ging es nicht zu sagen. Genau, da ging es nicht zu sagen. Ansonsten finde ich... Will ich eben nur kurz hinzufügen. Die Dildos werden verkauft, jetzt nach unserer Recherche, irgendwie auf einem Weihnachtsmarkt in Hamburg, auf St. Pauli, irgend sowas da. Ah, aus der Ecke, okay. Ja, und da gab es einen Fernsehbericht und da hat man die verschiedenen Weihnachtsmärkte zusammen genannt und die Leute bringen es dann gerne durcheinander und so kam dann das böse Gerücht auf, dass in unserem ordentlichen Köln Dildos auf dem Weihnachtsmarkt verkauft werden. Dieses ist nicht der Fall. Weiß man das auch, okay. Ja. Ja. Ich wollte einfach nur dazu sagen, ich finde das in Ordnung und was du, glaube ich, auch gesagt hast, gleiches Recht für alle, das ist einfach Punkt. Mehr gibt es da eigentlich nichts zu sagen und ich finde es schon, ich weiß, du hast ja wahrscheinlich auch diese Sendung gesehen, Hart aber fair. Mhm. Und ich finde es da eigentlich fragwürdig und auch ein bisschen lächerlich, dass einfach zu diesem Thema eine eigene Diskussionssendung gemacht wird, weil das einfach für mich so selbstverständlich ist. Ich muss dazu sagen, ich bin auch selbst mit einer Frau halt zusammen. Ja. Und seit einem Jahr. Und ich hatte nie Probleme mit dem Thema und habe auch schöne Erfahrungen gesammelt mit meinen Eltern, mit meiner Schwester besonders auch, mit meinen Freunden, dass die das alle gut aufgenommen haben. Und Ich muss dazu sagen, die Sendung es wurde natürlich nicht die Sendung zu dem schwul-lesbischen Weihnachtsmarkt gemacht, sondern der Anlass der Sendung war, dass der CDU-Parteitag sich gegen die steuerliche Gleichstellung von Homosexuellen ausgesprochen hat. Genau. Mhm. Das war der Anlass der Sendung und da gebe ich dir völlig recht und ich finde es auch skandalös, dass wir immer noch im Jahre 2012 darüber streiten müssen. Mhm, ja, genau. Natürlich sollen Schwule und Lesben auch in Partnerschaften in der Ehe steuerlich gleichgestellt werden und natürlich sollen schwule Paare, lesbische Paare auch Kinder adoptieren können. Ich habe da eigentlich auch gar keinen Bock mehr drüber zu diskutieren. Ja, ich will das, mit das diesen ist ganzen so ausgerutscht irgendwie. Ich will mit diesem ganzen konservativen Mist gar nichts mehr zu tun haben. Ja, da hast du völlig recht und ich muss dir sagen, ich kann es nicht begreifen. Ich kriege die Wut, wenn ich dann sehe, wie da jemand sitzt von der katholischen Kirche und das war jetzt nicht diese Sendung, aber eine andere, wo da irgendein Priester sitzt und sagt, sie wissen, dass es eine Sünde ist, Homosexualität und das Miteinander mit Mann und Frau ist von Gott bestimmt und so weiter. Mhm. Ich kann es einfach nicht begreifen. Und was die Adoption angeht, da muss ich ja auch sagen, da bin ich völlig, da hat auch einer in der Sendung was Gutes gesagt, ein Zuschauer. Und zwar hat er dann geschrieben, Familie heißt nicht Vater, Mutter und Kind, sondern Familie ist da, wo Geborgenheit und Vertrauen herrscht. Und so sehe ich das einfach auch. Das ist genau der Satz. Das ist der Satz. Ich gerade hier in dieser Sendung habe unsagbar viele grauenhafte Geschichten gehört, wie Kinder misshandelt werden und schlecht behandelt werden in heterosexuellen Familien. Ja. Also, mir kann da keiner was erzählen, dass es da nun gut sein soll und dann bei anderen dann schlecht sein soll. Das ist alles. Ja, genau, da hast du völlig recht. Dann, ich muss noch ein Zitat sagen von Alfred Biolek. Der hat auch mal was Schönes gesagt, als er gefragt wurde, er ist ja auch, glaube ich, homosexuell, und als dann irgendein Journalist ihn dazu fragte, hat er dann geantwortet, wieso soll ich mit Ihnen darüber reden, dass ich gelegentlich atme? Das fand ich auch sehr gut. Ja, in der Tat, das stimmt wirklich. Ja. Ich fand übrigens auch in dieser Sendung zu dem Weihnachtsmarkt, um auf den Weihnachtsmarkt nochmal zu kommen, da sagte diese Vertreterin, ich weiß nicht, wer das war, irgendwie von irgendeiner katholischen Zeitung oder sowas, dass dieser Weihnachtsmarkt, der schwul-lesbische Weihnachtsmarkt, nichts zu tun hätte mit der christlichen Botschaft. Da hätte ich fast in den Fernseher springen können. Was bitteschön hat ein normaler Weihnachtsmarkt zu tun mit der christlichen Botschaft? Da wird gefressen, da wird gesoffen, da werden Bratpfannen verkauft und Socken verkauft. Ja. Das ist ja wohl das lächerlichste Argument überhaupt. Ja, natürlich. Ja. Anja. Ja. Danke für deinen Anruf. Ja, das war einfach meine Meinung und ich finde, du machst eine tolle Sendung und das kriegst du wahrscheinlich andauernd gesagt, aber bleib so, wie du bist und super Sendung. Ich danke dir vielmals und alles Gute wünsche ich dir. Ja, dir auch. Tschüss, Anja, ciao. Tschüss. So, und schon geht's weiter um 1.42 Uhr mit der Hanni. Hanni ist 59. Guten Morgen, Hanni. Ja, so ein da. Hanni. Ja, hallo, Domian. Ja, schön, dass du da bist. Ich habe folgendes Problem, und zwar, wir haben eine 27-jährige Tochter, die seit ungefähr 9 Jahren drogenabhängig ist. Sie hat 1,5 Jahre Therapie gemacht, war dann auch auf einem ganz guten Wege. Darf ich zwischendurch fragen, was für Drogen sie nimmt? Eigentlich alles, was dämpft. Heroin, ja, sie, also nur Koks nicht, sonst alles. Aber Heroin eben auch. Ja, aber sie hat, das nimmt sie über die Nase, sie hat also noch nie gespritzt. Und sie ist da durch einen Bekannten dran gekommen, der schon ganz, ganz oft im Gefängnis war und Therapien gemacht hat. Und jetzt, die war auf sehr gutem Wege und jetzt hat er oder ist er wieder da und sie ist wieder mit ihm zusammen. Sie hat alles gehabt und jetzt weiß ich, es geht alles wieder den Bach runter. Wie lange war sie in der Therapie? 1,5 Jahre. 1,5 Jahre, hast du gesagt gerade, genau. Ja. Und danach ging es ihr recht gut. Danach ging es ihr richtig gut. Sie war also wirklich ganz aufgeschlossen und so wie früher. Sie ist an sich ein sehr nettes und aufgeschlossenes Mädchen. Und so wie sie mit Drogen zu tun hat, ist sie unzuverlässig. Und wie gesagt. Hast du denn jetzt schon Beweise, dass sie wieder rückfällig geworden ist? Sie hat es mir gesagt. Ach, sie hat es dir sogar gesagt? Ja, sie hat es mir gesagt. Und das liegt definitiv an diesem Mann. Ja, ja, auf jeden Fall. Da gab es jetzt eine Gerichtsverhandlung und ich denke, da hat sie zu ihm Kontakt aufgenommen und seitdem leben sie wieder zusammen, ja. Als sie dir das immerhin hat sie es dir gesagt. Das wundert mich fast schon. Sie war also immer offen, aber sie trifft mich damit sehr. Mir wäre es lieber, ich wüsste es gar nicht. Ach so, wie hast du reagiert, als sie es gesagt hat? Ich hatte vorher schon mal so das Gefühl, habe aber gedacht, ach, er sitzt ja noch ein und es kann so nicht sein. Und dann hat sie mir nur gesagt, ja, ich bin jetzt glücklich und er hat Therapie gemacht und er ist wieder draußen. Gut, aber dann hat sie dir gesagt, dass sie wieder Drogen nimmt. Und wie hast du darauf reagiert? Ja, geschockt. Ich konnte eigentlich gar nichts dazu sagen. Wie hat sie es dir denn erklärt, dass sie wieder rückfällig geworden ist? Warum ist sie wieder rückfällig geworden? Überhaupt nicht. Das hat sie mir überhaupt nicht gesagt. Sie hat das mir das so vor den Kopf geknallt und hat gesagt, so, also ich habe schon Heroin genommen und jetzt ist er wieder da und jetzt geht es mir besser. Mit der Droge? Mit ihm und der Droge? Mit ihm und der Droge. Sie hat gesagt, als sie aus der Therapie kam, ja, er war ja eigentlich mein Dealer. Und wenn ich noch mal mit ihm zusammenkäme, dann nur, weil ich den Weg wähle. Weißt du, Hanni, wenn es nicht deine Tochter wäre, ne? Ja. Dann würde ich jetzt sagen, sie hat es auch nicht besser verdient. Wenn sie so dumm ist, sie ist 27 Jahre alt. Ja. Sie hat den ganzen Horror hinter sich. Sie ist davon losgekommen. Sie hat es geschafft, davon loszukommen. Ja. Und schmeißt dann wieder alles hin. Also jeder Mensch ist ja für sich selbst verantwortlich. Ja. Und jeder Mensch hat ja auch einen Willen. Ja. Und wenn das so alles in die Gosse geschoben wird, geschmissen wird, was soll man da noch sagen? Das ist natürlich für dich als Mutter schlimm, das ist mir völlig klar. Ich wäre, wenn ich an deiner Stelle wäre, natürlich auch verzweifelt. Aber du kannst da ja überhaupt gar nichts machen. Überhaupt nicht. Überhaupt nichts. Ja. Überhaupt nichts. Wie oft wohnt sie in deiner Nähe? Ja, 20 Kilometer entfernt. Seht ihr euch denn oft? Nein, jetzt im Moment überhaupt nicht. Weil du, gar nicht. Weil du heftig reagiert hast und sagst, ich will dich nicht sehen oder warum? Nein, sie wollte eigentlich heute kommen und hat dann gesagt, nee, dann machen wir das morgen, dann kann Papa das abholen. Hat also auch nur mit meinem Mann gesprochen und will uns auch gar nicht sehen. Was sagt denn dein Mann zu der neuen Entwicklung? Ja, ist natürlich genauso sprachlos wie ich. Es bringt alles wieder hoch. Mhm. So was wir schon mal durchgemacht haben bei mir, da ich psychisch eh angeschlagen bin, habe ich immer dieses Gefühl, ich habe als Mutter versagt und was habe ich falsch gemacht? Mhm. Ich suche den Fehler immer bei mir. Und mein Mann ist da, ja, der steht über dem Ding. Mhm. Der ist was härter. Ja. Sagt dein Mann, dann machen wir jetzt mal einen Schnitt und wir wollen gar nicht viel mit der Tochter zu tun haben? Sagt ja, das dann, ne? Ja. Ich glaube, der Mann hat recht. Ich glaube, der Mann hat recht. Das ist immer das gleiche Desaster bei suchtkranken Menschen. Ob es ein Alkoholiker ist oder ob es ein Heroinabhängiger ist, alles wurscht. Mhm. Und letztendlich, wenn man sich zu nah und immer wieder an diese Person annähert, auch wenn es die eigene Tochter ist, man wird mit in den Sumpf reingezogen. Ja. Man wird, du hast, erzählst es ja von dir selbst jetzt auch. Ja. Dass es einem selbst dann sehr schlecht geht. Mhm, ja. So, der objektive Rat ist, wenn man das schafft, wenn man das aushält, wirklich auf Distanz zu gehen. Die weiß sowieso, dass ihr für sie da seid, wenn die Not groß ist. Mhm. Das werden wir auf jeden Fall, ja. Ich würde es versuchen, es so hinzubekommen, Hanni. Ja. 27 Jahre, hat sie irgendwas gelernt? Ja, sie hat ihre Ausbildung gemacht, aber hat während der Ausbildung schon Drogen genommen und hat trotzdem ihre Prüfung geschafft und hatte eine Eigentumswohnung und alles, was man sich vorstellen kann. Und was hat sie gelernt? Sie hat bei der Bahn im Sicherungsdienst gelernt. Ach so, okay. Aber alles abgeschlossen und alles abgeschlossen und wie gesagt, man hat zahlt sie ja jetzt, obwohl sie noch gar nicht wieder im Einsatz ist, bekommt sie ihr Geld. Ne? Ja. Hanni, ich kann dir nicht mehr sagen, dass mir das sehr leid tut, selbstverständlich, aber halt Abstand, mach es aus Selbstschutz. Mhm. Und ich glaube, dein Mann hat auch das Richtige da schon eingeschlagen, den richtigen Weg eingeschlagen. Ja. Das ist bitter. Ich werde es versuchen. Ja. Weihnachten steht vor der Tür, ja. Ja, genau. Das sind immer so ein Datum, wo es einem besonders weh tut. Mm. Wenn man in so einer Situation. Habt ihr noch weitere Kinder? Ja, zwei große noch, die rauchen nicht, die trinken nicht, gar nichts. Also das ist so ein Lichtblick, ja. Gott sei Dank. Stell dir vor, wenn die jetzt auch noch ein ähnliches Problem hätten. Ja, das könnte ich nicht ertragen. Mm. Also ich war vor kurzem schon im Krankenhaus, weil ich suizidgefährdet war. Siehst du? Ja. Aufgrund dessen. Und ich möchte es auch nicht mehr. Du warst im Krankenhaus. Bist du denn in einer Behandlung im Moment auch? Ja, ich bin in therapeutischer Behandlung. Okay. Und brauche ich dir kein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten? Oder? Wäre nicht schlecht. Okay, sehr gerne, sehr gerne. Dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst von Anna angerufen. Die ist heute Nacht bei mir Psychologin. Domian, ich danke dir. Alles Gute wünsche ich dir in deiner Familie. Deine Sendung ist super. Dankeschön, sehr nett. Ein schönes Weihnachtsfest. Dankeschön dir auch. Tschüss. Danke, ciao. Tschüss. Und herzlich willkommen, sage ich zu Samira. Hallo, Samira. Hallo? Ja, hallo. Samira. Hallo. Das ist doch ein afghanischer Name, oder? Stimmt? Nein, eigentlich ein arabischer. Ein arabischer. Okay. Genau. Ich komme deshalb drauf, weil ich eine Bekannte habe, die ist aus Afghanistan und die heißt Samira. Aber Arabisch ist dann ja auch sehr passend. Um was geht's bei dir, Samira? Ja, und zwar geht's bei mir darum, ich bin seit 6 Jahren mit meinem Partner zusammen. Wir haben gemeinsam 2 Kinder und war auch schon zu mir sehr aggressiv und hat mich geschlagen gehabt. Und ich lasse mich immer wieder auf ihn ein und das ist halt ein Problem bei mir. Das glaube ich. Ich meine, du bist erst 22 und ihr seid 6 Jahre schon zusammen. Genau. Da warst du ja noch blutjung, als ihr geheiratet habt. Ja, also geheiratet haben wir noch nicht, aber wir sind halt so zusammen. Wie alt ist er? Also er ist auch 22, aber ich bin ein halbes Jahr älter als er. Mhm. So lange zusammen? Ihr habt Kinder? Genau, zwei. Also die älteste ist 5 und der kleine ist 3. Wie kommt es, dass ihr nicht geheiratet habt bisher? Ja, das liegt daran, dass er hier in Deutschland geduldet ist. Mhm. Also er hat keinen Aufenthalt hier in Deutschland und das ist halt ein Problem bei ihm, weil er auch keinen Kontakt zu Vater und Mutter hat. Mhm. Ist halt alleine hier, weil er ist im Kinderheim groß geworden. Und woher, aus welchem Land kommt er? Er kommt auch aus meinem Land, also wir sind beide Albaner. Mhm. Und jetzt sagst du, dass es da Schwierigkeiten gibt, dass es auch Gewalt gibt. Ja, also am Anfang war es alles schön und gut und wie das halt so ist, wenn man frisch verliebt ist und dann mitten in der Zeit, wo ich dann schwanger wurde mit der Kleinen, also mit dem ersten Kind, hat er mich einfach mal so geschlagen oder eingesperrt, wenn er weggegangen ist, dass ich nicht raus kann, dass ich bloß nicht von ihm weg irgendwie komme. Und auch so vieles ist passiert, dass er einfach mal in der Nacht mich gepackt hat und gegen die Wand und ja. Also du. Ich mache das seit 6 Jahren mit. Ich wollte sagen, eigentlich musst du in Angst leben. Ja, irgendwo ja und dann. Wo ist er denn? Wo ist er denn eigentlich jetzt gerade? Ist er bei dir? Er ist wahrscheinlich nicht zu Hause. Nein, der ist in Stuttgart. Also der lebt eigentlich, der hat ein Zimmer in Stuttgart und lebt in Stuttgart eigentlich, aber er kommt öfters hierher zu uns. Ach so, wer ist uns? Wohnst du allein oder wohnst du bei deiner Familie? Nein, ich habe eine eigene Wohnung mit den Kindern zusammen. Also wir haben 2 gemeinsame Kinder und mit denen lebe ich hier, weil ich habe in Stuttgart mit ihm zusammengelebt und da lief es gar nicht, weil er auch drogenabhängig ist. Mhm. Und bin dann einfach nachts, also Nacht und Nebel, als ich schon abgehauen von ihm, sodass ich dann hierher zu meiner Eltern gekommen bin und meine Eltern mir auf die Beine geholfen haben mit Wohnung, mit den Kindern. Ach so. Ich wollte auch gerade fragen, wenn das alles so komisch ist, er hat doch bestimmt keine geregelte Arbeit. Nein, das hat er nicht. Wie finanziert ihr euch? Du bist immerhin, ihr seid eine Familie, es sind 2 Kinder da, die kosten Geld. Genau, also im Moment mache ich meine Schule fertig, weil ich hatte ja meine Schule abgebrochen gehabt mit 16 und mache gerade Schule weiter und Ausbildung zur Hotelfachfrau. Mhm. Wie schaffst du das denn mit 2 kleinen Kindern? Ja, also tagsüber natürlich, ich muss um 5:30 raus, dann ist meine Mutter dazu, zum Glück habe ich sie, dass sie die Kinder in die Kita bringt, die sind dann bis um 5 dort und ich komme meistens abends um 7 erst heim. Ja, dann bist du aber meine Mutter betreut die. Dann bist du aber eine sehr fleißige junge Frau. Also ich denke mal, man muss sein, dass man seine Kinder was bietet. Natürlich. Ja, und finanziell, ich hatte gefragt, wie finanziert ihr euch? Also im Moment kriege ich noch vom Staat, also die unterstützen mich mit der Ausbildung und alles. Und die Eltern, soweit kriege ich das auch rum. Meine Eltern sind auch noch da, zum Glück. Hast du ihn schon mal angezeigt wegen dieser gewalttätigen Übergriffe? Ja, wir waren auch schon beide vor Gericht. Oh. Und er hat 2 Jahre auf Bewährung bekommen. Hallo. 2 und Jahre mittlerweile. Ja, mittlerweile im Juli haben die Bewährungszeit angefangen. Und jetzt. Samira, jetzt die entscheidende, ganz klare Frage. Warum trennst du dich von dem nicht? Irgendwo liegt das, glaube ich, an den Kindern. Also es ist so, dass ich immer denke, ein Vater. Also das geht gar nicht, also dass der andere Partner, wenn ich irgendwann einen hätte, dass er meine Kinder nicht akzeptieren würde. Samira, ich will dir sagen, nur wegen der Kinder darf man niemals mit einem Partner zusammen sein, den man nicht mehr liebt und schon gar nicht, der gewalttätig ist. Lieber alleine als mit einem gewalttätigen Partner. Damit tust du deinen Kindern auch nichts Gutes. Denn diese schlechte Stimmung, die da bei euch herrscht, die überträgt sich auch auf die Kinder. Die Angst überträgt sich auf die Kinder. Ja, also die Kinder sehen das auch, dass ich wirklich mit den Nerven echt am Ende bin. Ja, genau, das meine ich. Und auch, er hat meine Freundschaften mit Freunden kaputt gemacht. Mhm. Und was raten dir denn deine Eltern? Die sind ja nun sehr nah an dir dran. Also ja, meine Eltern sind strikt gegen ihn, dass sie sagen, so ein Leben brauchst du nicht und wir sind ja auch für dich da und wir gucken nach dir und den Kindern, du bist ja nicht alleine. Mach es aber nicht wegen der Kinder, Samira. Mach es nicht wegen der Kinder. Du bist ja schon sehr selbstständig. Du hast ja schon viele Sachen durchgezogen, bist weggegangen von ihm, du hast ihn angezeigt, du machst eine eigene Ausbildung, also du bist ja schon eine selbstbewusste junge Frau. Mach den letzten Schritt auch noch. Ich sag dir, du machst es nur richtig für deine Kinder, wenn du gehst. Ja, es fällt irgendwo schwer. Ich habe es geschafft, ein Jahr von ihm Abstand zu halten. Aber nach dem ein Jahr kam er wieder und hat gesagt, ich habe mich geändert. Da er auch Drogen nimmt, hat er gesagt, dass er keine mehr nehmen würde. Gut, aber er hat es gesagt, aber alles war Lüge. Und es ist wieder so geworden wie vorher. Ja. Siehst du? Eine Chance hast du ihm gegeben, das ist ja okay. Aber dann war es das auch. Ja. Hast du Angst? Hast du euch Angst, wenn du jetzt zu ihm sagst, ich will absolut keinen Kontakt mehr mit dir haben? Hast du Angst vor dem? Also ich habe es zu ihm gesagt und er droht dann auch, dass er hierher kommt und mich umbringen würde und dass ich mein Leben nicht mehr froh werde und all sowas. Wobei, die Polizei hat ihn ja jetzt auf dem Kieker. Ja. Das heißt, wenn solche Bedrohungen ausgesprochen würden und du willst dich wirklich definitiv von ihm trennen, musst du die Polizei direkt informieren, damit du einen gewissen möglichen Schutz dann bekommst. Ja, also mein Vater sagt auch, geh zur Polizei, zeig ihn an, der auch meine Haustür kaputt gemacht hat. Und obwohl er auf Bewährung ist. Ja, genau. Und du hast also nichts gemacht. Also den interessiert das alles nichts und ja, Samira, warum? Weil er wahrscheinlich auch gelernt hat, dass du doch immer wieder viel mit dir machen lässt. Ja, das stimmt. Wieso hast du eigentlich nicht versucht zu verhindern, dass du zumindest nicht ein zweites Mal schwanger von ihm wirst in deinen jungen Jahren? Er hat das abgestritten, also er wollte das nicht. Er kam dann immer, ja, warum hast du noch andere Männer und all sowas und hat einen echt beleidigt und dann durfte ich nicht Verhütungsmittel nehmen oder sowas. Ach du, ach so, das auch noch. Das heißt, er hat es verschuldet, wenn man das Wort mal so gebrauchen soll, dass da jetzt zwei Kinder sind. Genau. Samira, meine Sendung ist vorbei. Ich habe dir meine klare Meinung gesagt. Die ist wirklich sonnenklar. Trenn dich von diesem Mann. Tu es für dich und tu es für deine Kinder. Tu es für euer Leben. Alles klar. Dankeschön, Julian, dass du mir zugehört hast. Sehr gerne. Alles Gute und viel Glück wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, liebe Leute, das war's für heute in der Technik. Henrik Hage. Morgen sind wir wieder da mit einer freien Themennacht. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.